Domian. Das 1 Live Talk Radio. 0800 5678 111. Im WDR Fernsehen und bei 1 Live. 0800 5678 111. Ja, Freunde, ich grüße euch. Herzlich willkommen bei Domian. Willkommen beim 1 Live Talk Radio. Wir haben eine freie Themennacht. Und wenn ihr euch gerne mit mir unterhalten wollt, dann könnt ihr das auch gerne machen. Telefonnummer 0800 5678 111 und die Faxnummer lautet 0800 5678 110. Erster Anrufer heute Nacht, Jens. Und der Jens ist 30 Jahre alt. Guten Morgen. Morgen. Hallo Jens. Was ist dein Thema? Also das Thema wäre das Thema von gestern Abend. Mhm. Mein Partner möchte das, was ich nicht will. Mhm. Also ganz so kritisch ist es nicht. Ich würde schon gerne. Es geht darum, mein Partner möchte, dass ich beim Sex stöhne. Ja, ist es eine Partnerin oder ein Partner? Eine Partnerin. Meine Freundin. Die Freundin will, dass du, dass du beim Sex stöhnst. Ja. Das ist ja noch eine harmlose Forderung, ne? Ja, nur ich habe lange Zeit halt in Internaten gelebt. Ja, dann macht man das ganz still, damit das keiner mitkriegt. Genau. Mhm. Und ich hab mir das halt so angewöhnt, das ganz leise zu machen. Ja, aber du bist so ein Mann, wo man nichts merkt, wenn alles passiert ist. Ja, wenn alles passiert ist, dann lasse ich mich schon gehen irgendwie. Also einen ganz leichten Hauch hört man von dir. Ja, also es ist nicht so, dass ich dann wild losschreie irgendwie, ja, sondern so dieses erleichternde Stöhnen. Aber man muss schon genau hinhören. Nicht wirklich. Ja. Nicht wirklich. Wie möchte die Freundin das denn? Es geht auch so ein bisschen in die Richtung Dirty Talk. Ach doch, also noch mehr. Also es geht nicht nur ums Stöhnen, sondern sie möchte auch, dass du sie etwas obszön beschimpfst. Oder? Ja, nicht beschimpft, sondern sie animiere, sie auch ein bisschen fordere. Ja. Das geht dann so in die Richtung, mach die Beine breit und besorgt es dir jetzt so auf die Natur. Das ist also schon, genau. Das sollst du sagen. Ja, so auf die Art. Papa besorgt es dir jetzt. Ja. Käme ich mir ein bisschen blöd vorbei, muss ich sagen. Wenn du das sagen müsstest, ne? Ja, du auch? Ja, sicher. Mhm. Sicher. Und das ist halt, ich finde, das sind zwei verschiedene Sachen. Einmal dieses Stöhnen und sich ein bisschen mehr so gehen zu lassen auch. Und dieser Schmutztalk, ne? Ja. Ja, für sie spielt das aber, würde ich sagen, in einer Liga. Mhm. Ist sie denn so wiederum selbst auch so drauf? Ja. Sagt sie solche Sachen auch zu dir beim Sex? Ja, sie sagt halt beim Sex, ja, jetzt mehr und... mehr geht ja noch. Das ist doch... Also sie, und, ist es auch ein bisschen obszöner, was sie sagt? Also richtig obszön nicht. Also sie sagt dann schon halt irgendwie so Sachen, jetzt mach's mir oder halt auch... Ich weiß jetzt nicht, wie weit ich hier ich bin schon ganz verspannt. Nein, so alles kann man nicht sagen, aber man kann immer so ein bisschen sagen, um sich eine andere Vorstellung zu machen. Halt auch diese F-Wörter. Die F-Wörter, genau. So kann man es gut umschiffen. Sie sagt immer wieder die F-Wörter. Ja, genau. F mich jetzt. Ja, genau. Mann, aber volle Kanne. Mich reizt das dann noch wahnsinnig. Ja, das wollte ich jetzt fragen, wie du das findest, wenn sie das macht. Das findest du gut? Das finde ich wahnsinnig gut. Mhm. Und das bringt mich dann auch sehr voran. Nur wenn ich dann anfange, mich darauf zu konzentrieren, irgendwie, auch so zu sprechen, dann geht die ganze Erregung flöten. dann werde ich schlaff und es geht daneben und ich bin dann außerstande, sag ich mal. Papa besorgt es dir jetzt, dann müsste ich auch sehr lachen. Ja, eben. Ich meine, das ist... Seid ihr denn schon ein etwas längeres Pärchen? Wie lange? Fast ein Jahr jetzt. Achso, nein, das ist noch nicht lang. Ich dachte, jetzt gehen irgendwie 7 Jahre oder so. Ach nee. Ein Jahr. Nee. Also aber du könntest doch irgendwie so einen Kompromiss finden. Oder man könnte einen Kompromiss suchen. Wir suchen jetzt einen Kompromiss. Mhm. Der Kompromiss wäre doch, und das ist glaube ich nicht so schwer, das kann man sich schon antrainieren, dass du mehr so zumindest beim Sex, wenn du es wirklich richtig gut findest und leidenschaftlich ist, dass du mehr stöhnst. Mhm. Und auch wenn du dann einen Orgasmus hast, dass du auch vielleicht auch ein bisschen lauter stöhnst. Glaub mir, es kommt gut für dich selbst auch. Ja, ich glaube, dass man sich dann mehr körperlich auch entfalten kann, wenn man auch akustisch ein bisschen mehr von sich gibt. Ja. Das finde ich, kann man sich antrainieren oder da kann man sich öffnen. Mhm. Ich glaube nicht, dass man sich die anderen Sachen antrainieren kann, wenn man da nicht drauf steht. Ich stehe da zum Beispiel auch nicht drauf und ich würde es nicht können. Ich käme einfach albern dabei vor. Ja, ja, ja. Und dann muss der Partner das irgendwie auch dann akzeptieren. Ja gut, aber die andere Sache ist halt, dass ich halt, der Sex, den wir zusammen haben, ist schon sehr erfüllt. Mhm. Und wir haben auch wahnsinnig viel Spaß dabei. Mhm. Mhm. Nur, ich habe so immer das Gefühl, dass dir dann so dieser letzte Kick fehlt. Mhm. Mhm. Und den würde ich dir schon gerne geben. Ich kann aber auch wirklich verstehen, wenn du so ein ganz stiller bist und selbst beim Orgasmus kaum hörbar bist, dass ihr das nicht so gefällt. Würde mir auch nicht gut gefallen. Ja, ja. Ne? Also deswegen war ja gerade mein Vorschlag, dass du auf dieser Schiene eher entgegenkommen könntest. Mhm. Kannst es ja üben. Du kannst es ja üben, wenn du... Das ist bestimmt Übungssache. Ja, also. Du kannst es ja üben, wenn du alleine bist. Sicher onanierst du ab und zu mal. Ja, ja. Ja. So, dann kann man es doch schon mal schön... Ich hoffe, du hast keine zu dünnen Wände, dass die Nachbarn das dann nicht hören. Ja, das... Ich weiß es nicht. Also ich kriege schon manchmal hinterher am nächsten Tag von meinen Nachbarn recht böse Blicke geschenkt. Na gut, aber zum Trainieren kannst du ja vielleicht auch ein Kissen über den Kopf legen oder sowas. Also, da kann man was machen, finde ich. Ja. Kann man was machen. Ja, gut. Ne? Alles klar. Also schön ist ja, dass ihr schönen Sex habt. Das ist ja schon mal die große Sache. Ja, das ist auf jeden Fall wichtig. Ja. Und ich meine, ich bin eigentlich auch recht experimentierfreudig. Nur halt, es ist dieses Kopfding, was mich dann immer irgendwie ablenkt. Ja. Also, weil es spielt, ist dann eine Sache nebenher noch, die sich zusätzlich in meinem Kopf abspielt, zu den Fantasien, die ich dann habe. Und Ich könnte mir auch vorstellen, dass man das ein bisschen unter Druck gerät. Ja, genau. Weil die Erwartungshaltung da ist. Ne? Ja, richtig. Ja. Und so geht's natürlich nicht. Also üb bitte stöhnen, fang alleine damit an und dann wird sie wahrscheinlich völlig baff sein, wenn du irgendwann brüllst wie ein Stier, ne? Kann ja sein vielleicht. Ich hoffe. Lieber Jens, viel Spaß euch beiden. Ja, ich danke dir. Tschüss. Viel Spaß noch. Tschüss. Dankeschön, tschüss. Markus, guten Morgen, 22. Hallo. Ja. Hallo Markus. Hallo Domian. Was ist der Grund deines Anrufes? Ich rufe an, weil ich mit der Freundin von meiner Mutter schlafe, mit der Mutter meiner Freundin schlafe. Ich bin ein bisschen aufgeregt. Mit der Mutter von der Freundin? Ja. Wie alt sind die? Ist denn deine Schwiegermutter? Also Schwiegermutter, kann man ja sagen. Eigentlich ja, kann man sagen. Die ist 45. Mhm. Wie lange bist du mit deiner Freundin zusammen? Mit meiner Freundin bin ich schon 2 Jahre zusammen. Und wie lange läuft das jetzt auch mit der Schwiegermutter? Da läuft das 3 Monate. Mhm. Also so Pi mal Daumen. Ja. Von wem ging das aus? Es ging von der Mutter aus. Von der Schwiegermutter also aus. Also es war so eine komische Situation. Ich bin halt abends wollte ich meine Freundin besuchen, aber da war die noch nicht zu Hause. Mhm. Und dann meinte die Mutter, die sollte reinkommen und warten. Ja, und daraufhin hat alles angefangen. Ja, nur wenn man reinkommt und wartet, dann fängt sowas ja nicht automatisch an. Ja, dann gehören ja 2 erwachsene Menschen zu. So auch du. Was ist denn da genau passiert? Ja, wir haben dann zusammen Fernsehen geguckt und dann wir saßen nebeneinander auf der Couch und irgendwie haben sich dann unsere Hände berührt und dann hat sich so ein Kribbeln im Bauch, wie man es ja so nennt. Mhm. Und ja, dadurch sind wir uns dann nach und nach näher gekommen. Wer hat denn den ersten Tabubruch begangen? Wer hat dann die Hand des anderen wirklich genommen oder die Hand auf das Bein des anderen gelegt? Hast du das oder war sie das? Nee, da kann ich die Schuld schon von mir abweisen. Also das war sie? Ja. Ja. Aber die Schuld wollen wir nicht abweisen, weil du hast ja mitgemacht. Aber ich wollte nur mal wissen, so von wem die Hauptgeschichte ausging. Weiß das überhaupt irgendjemand? Nee. Das weiß deine Freundin nicht? Nein, natürlich. Wie oft hast du jetzt mit deiner Schwiegermutter schon Sex gehabt? Ja, ich habe das ehrlich gesagt nicht gezählt, aber es kommt so viel. Jede Woche oder alle 2 Wochen vor. Mhm. Weil ich studiere auch nicht da, wo meine Freundin wohnt. Mhm. Und deshalb komme ich nur am Wochenende nach Hause. Mhm. Was studierst du? Ich studiere Grundschullehramt. Grundschullehramt. Mhm. Wie ist denn das Verhältnis zu deiner Freundin? Zu mir und meiner Freundin. Wie das Verhältnis zwischen euch beiden ist, ja. Ja, super eigentlich. Mhm. Hast du nicht ein schlechtes Gewissen? Ja, natürlich. Das ist ja auch der Grund meines Anrufes. Mhm. Mhm. Ja. Seitdem das jetzt passiert ist, passiert, und ja schon oft passiert ist, wie du sagst, bist du da nicht gehemmter deiner Freundin gegenüber? Irgendwie verhaltener? Ja, meine Freundin hat schon seit neuestem sagt sie öfter, du bist so komisch und so, aber dann sage ich immer, ich habe so viel in der Uni zu tun und so. Mhm. Und das nimmt sie mir eigentlich auch ab. Würdest du denn sagen, dass das ist das jetzt so eine reine Sexgeschichte zwischen dir und der Schwiegermutter? Oder sind da schon auch mehr Gefühle im Spiel, deinerseits? Ja, ich finde die Mutter halt auch sehr attraktiv und... Gut, das ist Sex. Ja, und die Mutter ist halt meiner Freundin sehr ähnlich und die Reife von der Mutter, die macht das alles halt sehr verführerisch. Das heißt, du bist auch etwas verliebt in sie? Oder eigentlich ist das mehr so eine Attraktion, so eine sexuelle, leidenschaftliche Attraktion? Ja, mehr das. Mehr das, ja. Wie ist denn das Verhältnis zwischen der Tochter, zwischen Tochter und Mutter eigentlich? Das Verhältnis ist eigentlich ganz gut. Also das kann man nicht abstreiten. Die reden also auch offen übereinander, außer natürlich über das Thema. Also Markus, ich kann nicht verstehen, dass eine Mutter so etwas tut, dass sie mit dem Freund ihrer Tochter anwandelt. Ja, da muss ich wohl dazu sagen, die Mutter lebt seit einiger Zeit in Scheidung. Das ist völlig egal, wie die lebt. Und ich kann auch dich nicht verstehen, dass du das tust. Ich kann dich wirklich nicht verstehen. Ich habe ja gerade extra so nachgebohrt, ob du vielleicht verliebt in die bist und sich da irgendwas Größeres anbahnt. Aber es ist eigentlich, ich sage es jetzt mal ganz platt und ganz provokativ, es ist deine Geilheit, die dich dahin zieht. Und du vergisst völlig deine Freundin. Nee, mein Freund vergesse ich auf keinen Fall. Aber natürlich, sonst würdest du es ja nicht tun. Ja, ich bin mir aber ganz sicher, dass ich meine Freundin liebe. Ja, umso schlimmer. Umso schlimmer. Ja, aber... Umso schlimmer, warum ziehst du denn nicht die Notbremse? Das ist doch das, was du da machst, ist doch kein Dauerzustand. Und stell dir mal bitte die Katastrophe vor, wenn das rauskommt. Die Beziehung zu dir ist für deine Freundin kaputt und die Beziehung zu ihrer Mutter ist kaputt. Ja. Daran bist du schuld und die Mutter ist schuld. Beide sind schuld. Aber wie soll ich das denn beenden? Was ist denn das für eine doofe Frage? Indem du es nicht mehr machst. Ja, aber... Du sag mir bitte nicht, aber ich kann nicht. Meinst du, soll so der Mutter sagen? Ja, klar. Ja, du sagst, dass du deine Freundin liebst. Aber dann ist ja das Problem, dann habe ich ja Hemmungen, zu denen nach Hause zu gehen. Tja. Das ist dann die nächste Frage, wie dann alles weiterläuft. Ich meine, hast du jetzt keine Hemmung, zu denen nach Hause zu gehen, mit deiner Freundin zusammen? Ist das vielleicht schön? Nee, natürlich nicht, aber also. Das ist ja so eine Art Teufelskreis. Ja, aber den gilt es ja eben jetzt zu durchbrechen. Ja, es gibt doch ganz entscheidende Fragen. Die erste entscheidende Frage ist, wie sehr liebst du deine Freundin? Über alles. Über alles, sagst du. So. Ja. Die zweite entscheidende Frage ist, mit wem möchtest du eigentlich leben und deine Zukunft auch sehen? Ja, mit meiner Freundin. Mit deiner Freundin, ja. Also. So. Wie ist der Sex mit deiner Freundin? Ja, auch gut. Mensch, Markus, da gibt's überhaupt gar nichts mehr zu reden. Hör sofort auf damit und hüll um das Ganze den Mantel des Schweigens. Aber ich kann mir das nicht vorstellen, weil ich gehe jetzt eigentlich regelmäßig zu meiner Freundin. Und was ist denn, wenn ich dann sage, nee, ich möchte nicht mehr zu euch nach Hause. Also die wohnen noch zusammen? Ja, klar. Und dann... Pass mal auf, das ist eine erwachsene Frau von 45 oder 48 Jahren, ne? Nee, 45. 45 Jahre. So, ja. Ich klage sie auch sehr an, dass sie das macht. Das müsst ihr beide als erwachsene Leute, und sie ist nun mal die reife und erfahrenere Frau und der erfahrenere Mensch, das müsst ihr regeln. Und da müsst ihr beide euch am Riemen reißen, dass ihr auch zu einem normalen Verhältnis wieder zurückkehren könnt. Das hattet ihr vorher ja auch. Ja. So. Du möchtest dir das Glück nicht zerstören mit deiner Freundin, du liebst deine Freundin. Und eigentlich müsste der Mutter ja auch alles daran gelegen sein, dass sie das Verhältnis zu ihrer Tochter nicht zerstört. Ja. So. Es mag sein, dass die Entscheidung ist und sie vielleicht auch irgendwie auf Männerfang ist und es ist natürlich auch hochattraktiv, wenn sie dann einen 22-jährigen Burschen hat. Ist alles kein Thema und alles keine Entschuldigung und alles kein sind keine Argumente. Ich finde, du musst so schnell, oder ihr müsst so schnell wie möglich die Notbremse ziehen. Und alles, was dann kompliziert wird danach, ist regelbar. Und das werdet ihr beide auch hinkriegen, du und die Mutter und die Schwiegermutter. Aber wenn das jetzt so weiterläuft, es wird doch immer schlimmer, Markus. Ja, sicher. Willst du die nächsten 2-3 Jahre so parallel leben? Nee. Du kannst dir irgendwann nicht mehr in die Augen gucken im Spiegel. Ja, mir macht das jetzt auch schon sehr zu schaffen, ja. Mein Gewissen und so. Ja. Ja. Muss ich halt mal irgendwie versuchen, das Beste draus zu machen. Nee, nicht irgendwas draus, also nicht das Beste draus. Das Beste draus zu machen heißt es abzubrechen. Ja, ja, klar. Ne? Und vor allen Dingen auch dann sehr klar mit der Schwiegermutter reden. Dass ihr euch einfach einigt, dass das nicht das Ding ist, dass es auch nicht so weitergehen kann. Oder ob ich vielleicht mal einen Freund darüber unterrichten sollte, der dann mal mit der Mutter spricht. Nee, das ist dein Bier. Du bist auch ein erwachsener Mann von 22 Jahren. Und du warst Manns genug, das anzufangen. Du brauchst da auch nicht einen Freund vorzuschicken. Das machst du mal schön alleine jetzt. Ja. Mir hast du es jetzt alles ganz offen erzählt, dann kannst du es ja auch ganz klar sagen, so und so, ich will es nicht mehr. Ja. Okay? Ja, gut. Vielen Dank. Alles Gute. Kann ich auch noch ein Autogramm haben? Wir rufen dich nochmal an wegen der Adresse, okay? Ja, gut. Vielen Dank. Schön. Markus, 34 Jahre alt. Nee, Mark, 34. Ja, guten Morgen. Guten Morgen, Mark. Ja, mein Thema sind die beiden Geistheilerinnen aus der letzten Woche. Ja. Weil die beiden Frauen diesen Begriff vielleicht nicht so gerne hören. Nee, beide aber nicht so ganz gerne. Nee, ein besserer fällt mir auch nicht ein. Die zweite hatte ja so einen schönen Begriff. Die hat, glaube ich, gesagt, ich bin Energiearbeiterin oder so. Ja, ne? Genau. Worüber ich dann sehr lachen musste. Ja, ich musste über das ganze Gespräch sehr lachen. Ja. Die zweite mir auch dann übel aufgestoßen als die erste. Die erste fand ich schon sehr respektabel. Die erste Dame. Ja. Bei der zweiten war ich auch skeptischer. Habt ihr auch wahrscheinlich gemerkt. Ja, genau. Mir geht es aber trotzdem bei beiden darum, dass ich da halt so meine Probleme mit habe, weil mir die Gefahr einfach zu groß erscheint, dass da wirklich gravierende Erkrankungen durch diese Geschichten unentdeckt bleiben. Mhm. Weil ich kann mir nicht vorstellen, dass die beiden Frauen grundsätzlich nur mit Patienten arbeiten, bei denen so die Krankheitsgeschichte, der Verlauf, bereits durch, in Anführungsstrichen, normale Mediziner abgeklärt worden ist. Mhm. Also speziell die zweite, die hat ja in deinem Gespräch, also ich glaube bestimmt 10-mal die Formulierung gebraucht, ich behandle ja nur Leute, die psychosomatische Erkrankungen haben. Mhm. Und ich habe immer gedacht, wann fragt der endlich, woher weiß die Frau das eigentlich? Mhm. Also, soweit ich das so mitkriege bei Leuten, die sowas machen, ist es so, dass Patienten in der Regel zu Geistheilern oder wie immer man sie nennen mag, gehen, wenn die ganze klassische Medizin schon abgefrühstückt ist. Mhm. Ist so mein Eindruck, das resultiert aus Gesprächen mit Leuten und Heilpraktikern, die so arbeiten. Kommst du irgendwie auch aus dem Bereich? Du redest so von. Ja, genau, ja, nee, ich bin Arzt. Ach, du bist Arzt. Ach so. Ist mir das dann doch relativ unangenehm auf. Ja. Weil ich muss ehrlich dazu, ich glaube daran nicht. Also das waren in beiden Gesprächen, wie ich finde, sehr niedlich anmutend, aber doch unglaubwürdige Geschichten. Also die eine sieht halt in den betroffenen Körperregionen eine Farbe, dann ausgerechnet die Farbe, bei der wahrscheinlich 9 von 10 Menschen Gefahr vermuten, nämlich rot. Sie ist nicht grün, gelb oder sonst was. Und die andere, die hat, glaube ich, erzählt, sie hat immer Energiezustände, die sie sieht. Entweder Energiestau oder Energieleere. Ja. Und witzigerweise, ihr Beispiel fand ich sehr skurril, dieses Ding da mit dem Patienten, der diese Beziehungsgeschichte, die unaufgearbeitete, da mit sich rumtrug und deswegen Energiestau am Herzen hat. Also ich glaube, das ist nun hinlänglich bekannt. Also lass uns mal nicht vielleicht so konkret über diese beiden Fälle reden, sondern ganz generell. Du bist Arzt, bist du ein Facharzt, hast du was genau machst du? Ja, auf dem Weg. Ich bin Assistenzarzt in einem Krankenhaus, in der Anästhesie. Anästhesie, okay. Mhm. Würdest du denn sagen, dass du wirklich ganz generell der Auffassung bist, dass es solche alternativen Heilmethoden oder vielleicht auch etwas esoterisch anmutenden oder esoterischen Heilmethoden, dass das alles Humbug ist? Nee, so absolut würde ich das nicht sagen, weil das wäre anmaßend. Also ich bin nicht der liebe Gott, also das kann ich auch nicht beurteilen. Ja. Aber ich habe eine gesunde Portion Skepsis. Das ist auch richtig also so. Vor allem, wenn das, also ich glaube auch, dass man wenn Leute von sich behaupten, dass sie derartige Fähigkeiten haben, also fände ich es nur normal, wenn sie dann mit der Schulmedizin zusammenarbeiten würden. Mhm. Also ein Punkt, den so die Anruferin vom Freitag kategorisch abgelehnt hat in so einem Nebensatz. Ja. Da meinte sie, dass sie gar nicht nötig hätte, das überprüfen zu lassen. Ja. Also ich glaube, dass die Schulmedizin da nicht nur dran interessiert wäre, sondern dass uns das auch in bestimmten Bereichen ein Stück weiterbringen würde, wenn man solche Geschichten mit wissenschaftlichen Methoden. Ja, das ist aber der Punkt. Das kann man ja eben in der Regel nicht. Man kann diese Sachen mit wissenschaftlichen Methoden eben nicht untermauern. Und ja, es würde auch schon reichen, wenn man den Behandlungserfolg überhaupt mal dokumentieren könnte. Also wenn man eine wirklich dokumentierte Krankheitsgeschichte hat, wenn feststeht, dass die Schulmedizin an dem Punkt so nicht weiterkommt und wenn die Frau dann innerhalb von vertretbarer Zeit da einen durchschlagenden Erfolg bewirkt, dann würde ich auch sagen, okay, da muss was aber dran sein. Ich glaube, dass beide Seiten da wirklich ein offener werden müssen. Das ist sowohl die Leute, die aus dieser alternativ-esoterischen Ecke kommen, dass die Schulmedizin mehr respektieren müssen, dass aber auch die Schulmedizin vielleicht auch von ihrer oftmals hochnäsigen Haltung herunterkommen muss und sagen sollte, okay, es gibt vielleicht auch noch ganz andere Wege, um einen Menschen zu heilen. Und ich habe einen Satz gesagt vorige Woche. Ja, wer heilt, hat recht. Ja, das ist es. Und wenn es noch so verrückt ist, wer heilt, hat recht. Ja, im Prinzip würde ich ihn auch unterschreiben, wenn eben das sichergestellt ist, dass es sich da wirklich um eine Heilung gehandelt hat. Ja. Ich habe mal ein Interview mit einem Geistheiler gemacht, nicht in dieser Sendung, in einer anderen Sendung. Der war selbst auch Professor für Medizin, für Kindermedizin. Kam also aus der ganz klassischen Ecke heraus. Und der hat genau diese Verbindung hingekriegt, die du gerade verlangt hast. Der sagte, man kann das wissenschaftlich nicht untermauern, aber ich kann genau belegen, welche Erfolge ich habe. Warum diese Erfolge letztendlich zustande gekommen sind, weiß ich selbst nicht. Es ist eine Kraft in mir, die das ermöglicht. Na gut, das würde mich schon eher überzeugen. Ja, das hat mich auch sehr überzeugt. Deswegen bin ich in diesem Gebiet generell auch etwas aufgeschlossen, aber auch sehr skeptisch, wie du es auch gerade formuliert hast. Ja, aber wieder, grundsätzlich ist das ja kein Problem, wenn die das machen. Ja. Solange da, wie gesagt, kein Mensch durch Schaden nimmt. Genau, das war der Punkt, der mich so ein bisschen gestört hat. Dass Leute quasi ohne Umweg über den Arzt gleich in diese Praxen marschieren. Also ich finde auch, dass man durchaus immer erstmal den Schulmediziner aufsuchen sollte oder zumindest parallel dazu aufsuchen sollte. Ja. Sind wir uns einig? Ja, dann ist das okay. Ja, dann ist es okay. Ich bei der ersten Frau da weniger Sorge hatte als bei der zweiten. Ja. Die schien mir dann doch profitorientierter zu sein. Die Sorge teile ich mit dir. Ja, die hat ja auch dann gleich gesagt, dass sie eine eigene Praxis führt. Und, und das auch eben so oft wiederholt, dass das eben für sie nur bei psychosomatischen Patienten in Frage kommt. Und ich dachte immer, woher weiß die Frau das eigentlich? Ja, wir haben übrigens also das Hinweis, wir haben am 27.06. hier, da solltest du vielleicht auch zuschalten, Marc, Thema der Sendung heißt ungewöhnliche Heilungen. Am 27.06. Und da möchte ich mit Leuten reden, die wirklich auf ganz, ganz unkonventionelle Weise vielleicht eine schwere Krankheit bewältigt haben. Da werden wir das eine oder andere noch erfahren, hoffe ich. Ja, das Phänomen an sich gibt es ja. Das ist ja auch in der Schulmedizin existent. Dann heißt es ja irgendwie Spontanheilung. Mhm. Wobei nur kein Mensch genau weiß, was letztendlich diese Heilung bewirkt hat. Oder ihn noch nicht weiß. Also, ich danke für deine kritische Bewertung der ganzen Sache. Und bleib uns gewogen und ruf mal wieder an, wenn du irgendwie was aus medizinischer Sicht dazu hinzufügen möchtest. Ja, okay. Alles Gute. Tschüss. Wolfgang, 62 Jahre alt. Guten Morgen. Ja, guten Morgen. Hallo Wolfgang. Ja. Dein Thema. Zuerst mal ein großes Kompliment an der Sendung. Danke. Und ich würde hoffen, dass meine Frau auch auf diese Richtung einschwenkt. Aber sie versucht immer, das abzubiegen, weil es ja so spät ist. Achso, du willst hoffen, dass die Frau auch die Sendung etwas früher zu legen. Ja, ist sehr schwierig. Okay. Versuchen wir schon seit 7 Jahren, aber ist ein bisschen schwierig zu machen. Nein. Zu konstruieren. Dann noch eine kritische Anmerkung von mir wäre, dass du manchmal aus dem Programm gedrängt wirst, wo ich mich darauf freue, und dann kommst nur im Radio. Gut, ich kann es natürlich anschalten. Alles klar. Gut. So, mein Thema ist, heute hat mich ein ehemaliger Freund angerufen und er möchte Sex mit mir haben. Wie bitte? Ja. Bist du homosexuell? Eben, ich nicht. Du nicht? Er wahrscheinlich. Wie alt ist denn der Freund? In meinem Alter. In deinem Alter, 62 bist du. Wie lange habt ihr euch nicht gesehen? 20 Jahre. 20 Jahre? Hattet ihr eine enge Beziehung früher? Wir hatten eine Beziehung früher, ja, aber nicht eine konkrete Beziehung. Nee, aber eine enge Freundschaft. Gelegentlich. Gelegentlich nur. Ja. Ja, hör mal, was ist denn das? Und dann seht ihr euch 20 Jahre nicht und dann ruft er dich an und sagt, ich will mit dir Sex? Ja. Ach. Seine Frau ist im Moment nicht im Hause und dann haben wir natürlich freie Bude. Das ist ja völlig verrückt. Du hast ihn 20 Jahre nicht gesehen und nicht gesprochen? Richtig. Und dann klingelt das Telefon heute, sagt ja, hallo Wolfgang, hat ja noch ein bisschen geplaudert mit dir, da kam der gleich zur Sache. Das ist richtig, nein, er hat mit mir geplaudert und sagte, ja, wir haben das schon da und da und da, und dann wusste ich das sogar nicht mehr. Wie? Ihr habt schon mal miteinander Sex gehabt? Ja. Ach so, und das hast du verdrängt, vergessen oder so? Ich habe ein einziges Ereignis noch im Hinterkopf. Ach so. Aber das andere wusste ich nicht mehr. Der hat mir also mehrere Begebenheiten aufgezählt. Ja. Und, ach, jetzt verstehe ich. Da ist schon mal was gelaufen zwischen euch beiden. Ja. Und er versucht jetzt anzuknüpfen, weil seine Frau nicht da ist. Und Seine Frau. Und er hat Bedürfnisse. Und da dachte er, ruf mal den Wolfgang an. Das war ziemlich gut mit dem damals. Jo. Wie hast du denn da am Telefon reagiert? Ich habe ihm gesagt, es hat mir auch damals Spaß gemacht. Mhm. Vor allen Dingen das eine Mal, wo ich mich noch sehr gut daran erinnern kann. Mhm. Das ging bis in den frühen Morgen. Mhm. Das hat mir wirklich Spaß gemacht. Mhm. Es hat gut getan. Ja. Aber? Ich bin halt nicht so veranlagt. Also, was heißt, wenn es dir schon mal einmal Spaß gemacht hat, dann hast du ja eine gewisse Veranlagung schon. Die ist nicht homosexuell, die ist irgendwie so ein bisschen bisexuell. Wenn man einmal eine ganze Nacht voller Spaß mit einem Mann geschlafen hat als Mann, ist man nicht 1000%ig heterosexuell. Darf ich mal brutal sagen? Bitte. Brutal wäre zu sagen, wenn ich stimuliert werde, egal ob von Mann oder von der Frau, dann tut es mir ja auch gut. Ja. Naja, aber immerhin, wenn du dich von einem Mann stimulieren lässt, das ist ja schon ein Schritt, dass man sagt, okay, das lasse ich mit mir. Aber das ist ja jetzt auch irgendwie egal. Ich finde ja nur so verrückt, dass nach 20 Jahren der anruft und sagt, hier wollen wir mal wieder. Und du bist ja auch verheiratet, ne? Richtig. Ja. Ja. Und eigentlich glücklich und ja gut. Das habe ich eben schon im Vorspann gesagt. Im Sex läuft es nicht, beim Sex läuft es nicht mehr so toll. Mhm. Also könnte besser sein. Mitten in der Nacht mal auf die Idee komme, zu meiner Frau zu kommen, dann ist sie müde oder... Ja, und das Bedürfnis hast du durchaus noch und würdest ganz gerne... In der Tat, ja. So, wie ist denn das Telefonat jetzt heute mit dem Freund ausgegangen? Ich habe ihm zugesagt. Du hast ihm zugesagt? Ich dachte jetzt, du hättest gesagt, naja, ich bin ja nicht so veranlagt, also du hast ihm zugesagt. Ich habe zugesagt. Wann wollt ihr beide Jungs euch denn treffen? Übermorgen. Wo? Bei ihm? Bei ihm. Weil seine Frau ja nicht da ist? Ja. Aufgeregt? Oder eher schon erregt, wenn du daran denkst? Nein, eigentlich nein, nicht erregt. Aber das würde ich nicht sagen. Auch also ich freue mich drauf, schöne Gefühle zu haben. Ja. Nun ist ja alles, wäre alles im guten Bereich und durchaus wunderbar, wenn du nicht verheiratet wärst. Macht dir das Probleme, dass du denkst, ich gehe jetzt meiner Frau fremd, ist ja nur egal, ob das mit einem Mann oder mit einer Frau ist? Im Prinzip ja. Also ihr habt nicht so ein Verhältnis, dass du sagst, pass mal auf, ich mach das mal. Nein. Das nicht. Nein. Meinst aber, dass es durchaus vielleicht legitim ist, weil es bei euch eh nicht mehr so gut läuft im Bett und dieses eventuell auch nicht oft vorkommt oder vielleicht nur einmalig sein wird? Würde ich auch sagen. So, und wo liegt da die Lösung? Also, auf der einen Seite, man hat ein schlechtes Gewissen auf der einen Seite, wenn ich da hingehe und mache das. Ich habe schöne Gefühle, wenn ich das mache. Es ist zwar nicht mein Ding, ich würde es lieber mit meiner Frau machen. Aber die will nicht. Ja, und ich komme dann zu ungelegenen Zeiten und dann will sie nicht. Wann habt ihr denn das letzte Mal miteinander geschlafen, du und deine Frau? Vor einer Woche. Und war das schön oder war es eher sehr routiniert? Für mich war es schön, aber für sie war es mitten in der Nacht natürlich, halb vier. Was kommst du denn auch mal mitten in der Nacht an? Das kann man ja auch mal zu einer moderaten Stunde angehen. Es war halt so. Ja. Hast du denn den Eindruck, dass, egal ob du mitten in der Nacht ankommst oder vielleicht auch am frühen Abend oder wann auch immer, dass sie es eher so über sich ergehen lässt, dass sie gar nicht so richtig will? Ja, absolut, ja. Und das schon länger? Ja, was ist länger? Ein paar Jahre schon? Ja. Also ist da schon eine Unzufriedenheit zu finden? Von ihr aus. Ja. Geht eine Unzufriedenheit aus. Ja, ne, für dich ist das ja auch dann unbefriedigend, wenn du den Eindruck hast, dass deine Partnerin das nur für dich dir zuliebe macht. Das ist ja auch dann kein richtiger Spaß für dich. Ja. Und geht ihr denn so im Leben zärtlich miteinander um, du und deine Frau? Oh ja, doch. Das schon, also ihr fasst euch an und Küsschen und streicheln und so, das ist alles. Ja, doch, das ist alles in Ordnung. Ist es eine innige Beziehung, die du hast zu deiner Frau? Ja, doch. Mhm. Das macht das natürlich wirklich schwierig, ne? Ich bin gerade auch ganz viel gespalten, muss ich ja ehrlich sagen, Wolfgang. Einerseits denke ich mir, mein Gott, wenn das halt nicht mehr so läuft bei euch und du da ein wenig schöne Gefühle hast, so wie du es gerade selbst formuliert hast, na und, dann mach es. Andererseits ist natürlich da die Vertrauensverbindung zwischen dir und deiner Frau und die natürlich dadurch einen Schatten abkriegt. Ne? Also ich kann dazu sagen, es ist nur, weil ich dann auch schöne Gefühle habe, die ich vielleicht an dem Abend oder gestern oder vorgestern nicht bekommen habe. Mhm. Ja, ich verstehe das so. Ich nehme mir dann etwas ein, was ich vorher nicht bekommen habe. Mhm. Ja. Also der Fall wäre noch komplizierter, wenn eure Erotik und euer Sexleben in Ordnung wäre. Ja, dann wäre meine Haltung auch ganz klar. Jetzt bin ich doch schon sehr, dass ich denke, könntest du dir denn vorstellen, dass das jetzt sich wiederholt mit dem Freund oder ist das nur so eine einmalige Geschichte ist? Das ist eine gute Frage, aber ich könnte mir denken, das wiederholt sich. Mhm. Ja. Mhm. Dann wird es natürlich noch wieder schwieriger, ne? Wenn das wenn das ein Dauerzustand wird. Mhm. Was würde deine Frau würde wahrscheinlich aus allen Wolken fallen, ne? Wenn sie es erführe, ja. Und vor allen Dingen, dass es dann auch mit einem Mann ist, ne? Das Schlimme ist ja noch, das haben wir ja eben besprochen. Ich stehe nicht so darauf, aber ich jage den schönen Gefühlen nach, die ich dann halt über meine Frau nicht bekomme. Mhm. Eine andere Sache ist, der wohnt ja nur ein paar Kilometer von mir entfernt. Mhm. Ich kann also jederzeit zu ihm wieder hingehen. Mhm. Ja. Holt man sich denn das schöne Gefühl? Ich würde sagen, da, wo man es bekommen kann. Mich rührt das fast schon, dass du so sehr eine Sehnsucht hast nach diesem schönen Gefühl, dass du auch mal ein schönes Gefühl bekommst. Ja. 62 Jahre bist du alt. Ja. Hm. Ich bin ganz ratlos im Moment, muss ich dir ehrlich sagen. Ich gönn's dir so sehr, dass du mal so etwas Schönes wieder erlebst. Ja. Wie lange ist es her, dass du so ein schönes Gefühl wirklich erfahren hast? Ja, ein schönes Gefühl erfahre ich jedes Mal, wenn ich bei meiner Frau bin. Aber sie hat kein schönes Gefühl. Und das ist für mich der Hammer. Ja, das ist mir schon klar, das haben wir schon besprochen. Aber wie lange ist das her, dass du sagst, da war es richtig in Ordnung, da hatten beide die guten Gefühle? Das war mal in Frankreich, da waren wir in Ferien dann. Das ist schon 15 Jahre her. 15 Jahre? Ja. Ja, gut. Dein Rat, bitte. Mein Rat, bitte. Ja, sehr schwer habe gerade. Und ich möchte jetzt auch nicht leichtfertig mit der Moralkeule kommen. Ja. Und man muss so viele Sachen berücksichtigen. Ja. Sag's mir bitte. Du bist auch ganz, ganz, ganz unsicher. Das ist eine, unsicher meiner Frau gegenüber, ja. Ich tue mich so sehr schwer bei allem Nachvollziehen, dass du das erleben möchtest, nach 15 Jahren. Nach 20 Jahren mit dem Freund. Ja gut, dann mit dem Freund. Nach 15 Jahren mit dem Orgasmus, dem letzten, den meine Frau gehabt hat. Ja. 15 Jahre. Ja. In Frankreich. In La Belle France. Ich tue mir so schwer damit, dass ich jetzt sage, betrügt deine Frau. Ich muss sagen, irgendwas in mir sagt, Wolfgang, geh zu deinem Freund. Ja. Irgendwas in mir sagt. Hab das schöne Gefühl. Und hab das schöne Gefühl, ja. Irgendwas in mir sagt das, ja. Das andere, weißt du, wir reden hier oft über ganz, ganz problematische Sachen. Und in der Regel kommen wir ja auch, meine Anrufer und ich, zu einem Schluss. Ich glaube, dieses ist jetzt ein Gespräch, wo ich nichts Eindeutiges sagen kann. Das muss auch möglich sein. Ja, ist richtig. Ich habe gerade gesagt, irgendwas in mir tendiert dazu, geh zu deinem Freund. Aber das andere sagt auch, du darfst doch deine Frau, die du liebst und die du ehrst, mit der du so lange zusammen bist, auch nicht betrügen. Oh ja, ja. Stopp. Betrüge ich sie mit einem Mann? Kann ich das überhaupt? Das ist eine gute Frage. Das ist eine gute Frage. Ich finde schon, dass man da keinen großen Unterschied machen kann zwischen Mann und Frau. Nein, ich gebe meiner Lust nach. Du gehst der Lust nach, ja. Aber du würdest sie verletzen, wenn sie es wüsste. Ne? Au, das ist wiederum eine schwere Frage. Ja. Aber ich würde es nicht betrügen mit einem aus meiner Hetero-Sicht. Ich verstehe die Differenzierung, denn dennoch ist es ein Betrug und wenn sie es erfahren würde, wäre sie ganz, ganz entsetzt und traurig und sauer. Ja. Ich mache einen Vorschlag. Wir haben noch ungefähr 20 Minuten. Ja. Okay. Ich habe dir mein Hin- und Hergerissensein gezeigt und auch eine Tendenz habe ich dir auch gezeigt, glaube ich. Ja, vielen Dank. So, und vielen Dank. Möchte gerne, wir haben ja sehr aufmerksame Zuschauer, die auch klare Urteile fällen. Ja. Ich rufe jetzt dazu auf, euch alle, die ihr zuhört und zuhört. Versucht doch bitte durchzukommen und sagt eure Meinung zu Wolfgangs Problem. Ja. Das wird doch interessant, wenn wir noch andere Meinungen hören. Wunderbar. Du bleibst dran und wir hoffen, dass ganz schnell Leute jetzt noch durchkommen. Also ich lege nicht auf. Doch, du legst ruhig auf und bleibst vom Fernseher und hörst zu. Okay. Alles Gute, Wolfgang. Ja, aber Domian, mach so weiter. Und soweit es meine Frau erlaubt, höre ich deine und sehe ich deine Sendung. Das ist ja und lieb. Lass dich nicht unterbuttern. Niemals. Wenn sie dich vom Bildschirm das regt mich auf. Wir werden es verschaukeln. Alles Gute, Wolfgang. Vielen Dank. Tschüss. Tschö. Jetzt machen wir eine ganz kleine Pause. 1:38, 40 Sekunden. Die Sekunde, 1:39:30 Uhr. Hier ist Radio 1 live und das WDR-Fernsehen mit der WDR-Telefon-Talkshow Domian. Wenn ihr euch mit mir unterhalten wollt, vor allen Dingen vielleicht auch sehr gerne über den Fall Wolfgang, ich wäre sehr interessiert an eurer Meinung, weil ich wirklich zwiegespalten bin. Und ich habe gerade mit meinen Kollegen in der Regie gesprochen, auch da sind die Meinungen gespalten. Also ruft mich an, zu jedem Thema natürlich, über das ihr gerne reden wollt, aber gerne auch zu dem Thema Wolfgang. 0800 5678 111 oder faxt mir unter 0800 5678 110. Jetzt habe ich in der Leitung die Maike, 20 Jahre alt. Hallo? Hallo? Und die Christine, 30 Jahre alt. Guten Morgen. Ja, guten Morgen, Domian. Und zwar unser Thema ist, wir haben ein Hobby, wir sammeln Dildos. So, zack, zack. Ja. Maike und Christine, die beiden jungen Damen sammeln Dildos. Genau, wie andere zum Beispiel Briefmarken sammeln oder irgendwas anderes, haben wir halt die Leidenschaft gefunden für Dildos. Jede oder ihr beide zusammen? Ja, wir beide zusammen. Also meine Schwester hat mal in so einem Laden gearbeitet, im Sexshop, und irgendwie hat die mal gesagt, ja komm, wir probieren das mal für den Sex, und dann war das auch okay, dann haben wir das gemacht so. Also jeder getrennt jetzt, nicht mehr zusammen. Also ihr seid Schwestern, oder wie? Wir sind Schwestern. Ach, ihr seid Schwestern, ach so. Ja, und dann hat die mir einen mitgebracht, die hat sich einen so für den Sex so probiert halt so, und dann irgendwann kam mir auf die Idee, das halt irgendwie zu sammeln. So, da haben wir noch einen gekauft und so, und dann jetzt haben wir insgesamt, also sie hat 45 und ich habe nur noch 40 Dildos. Also die sind alle in der Wohnung verteilt. Wie in der Wohnung verteilt? Aufgestellt? Ja. So richtig wie andere ihre Porzellanschalen hinstellen? Ja, also so in der Vitrine oder so. Das ist ja der Hammer. Also richtig die, so, also ja. Was denken die Leute, wenn euch fremde Leute besuchen? Ja, also meine Freunde, Arbeitskollegen, die wissen das, wir die Marke haben, aber die finden es eigentlich ganz cool. Also ganz lustig, was verrückt ist mal so, ne, wenn ich hier hatte, dass man Dildos sammelt. Und die gehen da eigentlich ziemlich locker mit um, so, also das ist... Gibt es denn überhaupt so viele unterschiedliche Dildos, dass man die sammeln kann? Ja, doch, also wir sind in Dresden gewesen, in Berlin, also wir haben aus jeder Stadt schon geholt, also es gibt ja auch diese Scherzartikel halt, ne? Ja. Es ist ja nicht das alle, die man so benutzt, also wir haben zum Beispiel mit Gesichtern drauf oder extrem große, mit Noppen und halt alles quer. Also was ist jetzt da, ich spreche gerade mit Maike, ne? Ja, genau. Ja. Was ist dein schönstes Stück, was du zu Hause hast? Ja, da habe ich einen, der ist aus Silber und zwar das ist ein schwarzer, ungefähr 20 cm groß. Wie ein schwarzer? Ein silberner, der ist schwarz? Ja, das ist mein Lieblings. Also ist ganz der, normal. Das verstehe ich nicht. Der ist Silber oder ist er schwarz? Nee, der ist silberschwarz. Ist silberschwarz. Achso. Silberschwarz, ja, so, aber das ist mein Lieblingsteil, das ich zu nehmen. Ja. Wie groß ist er? Ungefähr 20 cm. 20 cm. Wo steht der? Der steht im Badezimmer. Im Badezimmer, ja. Gib mir mal eben die Christine. Ja, einen Moment, die hole ich. Moment. Zwei Frauen sammeln Dildos. So. Ja, hallo Domian. Hallo Christine. Christine. Na, ihr habt ja vielleicht ein schönes Hobby. Ja, ja. Jetzt habe ich gerade von deiner Schwester gehört, der Maike, von ihrem Schönsten. Was ist denn dein schönster Dildo? Ja, meiner ist der grüne. Der ist 25 cm. Grün, also ganz schlicht grün 25 cm. Genau, ganz schlicht und grün. Und was ist der verrückteste, der schrägste, den du hast? Der sieht lila aus. Lila, der ist auch, der ist etwas komplizierter. Der ist nicht zwei gleichzeitig, sondern drei. Es sind also ein großer und zwei kleine noch dran. Also ganz was Verrücktes. Den habe ich damals aus Berlin mitgebracht. So, also so quasi so ein kleiner Baumstamm, der sich dann oben drei teilt. Genau. Und ist da auch ein Motor vielleicht drin, dass sich das bewegt? Gibt's ja auch, ne? Nee, leider nicht. Das ist einfach so aus diesem Gummi oder Silikon, wie man das so nennt. Und ja? Du hast die auch überall in deiner Wohnung stehen? Ich habe die alle in meiner Wohnung stehen. Verrücktes Hobby halt, ne? Auch? Ja, ich kann es ja gar nicht glauben. Auch im Wohnzimmer. Im Wohnzimmer so, habe ich das auch, so, jetzt stelle ich mir gerade vor, das passiert ja schon mal, der Herr Pastor kommt zu Besuch. Oh nee, das haben wir nicht. Pastor haben wir nicht in der Familie. Wir haben alles. Wir haben Psychologen, Ärzte. Nein, aber ich meine so, wenn es irgendjemand, muss ja nicht der Pastor sein, aber ein Versicherungsvertreter oder... Ja, das ist auch schon passiert. Der Versicherungsvertreter war da, der guckte dann erstmal, wurde etwas blass im Gesicht. Ja, ich würde Angst kriegen, wenn ich Versicherungsvertreter wäre und bei dir in der Wohnung sitzen würde. Ja, das ist der Marc, ja, ein Bekannter von uns. Genau, der ist erstmal blass geworden, der Marc, und... Naja, den habe ich das dann erklärt. Ich halt habe keine Briefmarken, halt habe ich gesagt mit meiner Schwester. Wir haben halt Dildos. Und da sagt sie, oh, das finde ich ganz cool so, ne? Jetzt könnte ich mir vorstellen, dass diese Dildos nicht nur da so Ausstellungsstücke sind. Benutzt du sie denn auch? Ja, wir benutzen einige davon. Ja, also ja, meine Schwester benutzt auch welche, ich welche. Ja. Also ist ganz verschieden. Ja, welchen benutzt du denn am liebsten? Das ist der grüne, der Lieblings. Ach, das ist der Lieblings, der auch als Benutzer, der Lieblingsdildo. Der grüne, ja. Und der steht nochmal wo? Bitte? Der steht nochmal wo? Den habe ich im Wohnzimmer. Im Wohnzimmer. Im Wohnzimmer habe ich den, ja. Da kommt er doch immer wieder hin, wenn er benutzt wurde. Hast du einen Freund? Ja, ich habe einen Freund. Ach, und was sagt der? Der kommt damit gut zurecht. Wird der nicht ein bisschen Jack im Kopf, wenn der in deiner Wohnung sitzt und überall, wo er hinguckt, stehen Dildos? Ja, am Anfang hat er ein bisschen verdutzt geguckt, wo wir uns vor Jahren kennengelernt haben. Aber jetzt, mit einer Weile, hat er sich dran gewöhnt. Ja, wir benutzen die auch schon mal, ne? Achso, ihr beiden dann zusammen? Ja, wir können das beide. Das geht ganz gut. Aber es muss doch auch mal peinlich sein. So, wenn Tante Trutchen kommt oder die Oma oder, weiß ich jetzt, irgendjemand aus der Familie. Ist es denn dann nicht doch sehr peinlich? Ja, für die Omas ist es schon etwas unangenehm. Das ist richtig. Aber ich denke mal, wir sind in einem freien Land und das muss man einfach ein bisschen locker sehen. In einem freien Land darf man überall Dildos aufstellen. Ja, so aber die Oma natürlich, die guckt natürlich dann immer etwas verstört. Ja. Die sagt immer, Kind, sowas kann es nicht schämen, sagt sie immer. Naja, sage ich, liebe Oma, so ist das denn, ne? Wie viel Geld hast du schon ausgegeben für Dildos? Ach, was habe ich ausgegeben? Oh Gott, in Euro, in D-Mark kann ich dir das sagen. Da saß in D-Mark. Indem hast du 2000 D-Mark. Wow. Ist viel Geld, aber das ist so ein Hobby. Halt. Aber es macht dir richtig Spaß. Macht mir Spaß. Und wenn ich wieder in Amerika, habe ich mir auch einen mitgebracht, wo ich in den Staaten damals war. Also ja. Das war sehr interessant. Ne? Christine, jetzt gib mir bitte nochmal die Maike und zu dir sage ich schon mal Tschüss. Ja, ich sage, hör mal, Domian, ganz kurz noch, bleibst du, wie du bist. Du bist ein super toller Mensch. Dankeschön. Super. Danke. Ich gebe dir nochmal die Maike. Ja, mach tschüss. Das. Okay, tschüss. Moment, ganz kurz. Erstmal, du bist ein super geiler Typ, mach deine Sendung weiter. Also wir gucken die fast jeden Abend, meine Schwester wirklich. Und wir finden es toll, dass wir echt mal durchgekommen sind. Sag mal, Maike, wie viel Geld hast du denn schon ausgegeben für Dildos? Ja, auch so 2000. Wahnsinn. Ja, hast du auch einen Freund? Ja, ich habe auch einen Freund, der weiß das auch. Auch das gleiche wie meiner Schwester, der sagt auch zwar schräg, aber die akzeptieren das halt. Die sind ja auch für Menschen so vom Typ her so, die kennen das also locker. Und du benutzt auch die Dildos? Ja klar, sie ist auch beim Sex mein Freund. Also, ja, ist also eine ganz, ganz offene Sache. Ganz offen, ja. Natürlich. Soll das jetzt noch weitergehen oder denkst du, nur habe ich genug ausgegeben, es sind reichlich da oder willst du weiter suchen und einkaufen? Also das kommt drauf an. Also ist ja nicht so, dass wir jetzt also losfahren in die Stadt und da wirklich auf Zwang, aber wir müssen jetzt einen haben. Es ist so, wenn wir mal in Urlaub fahren oder so, wenn wir mal halt mitbringen, mal nehmen wir halt einen Dill mit, dann ja, aber nicht so, dass wir sagen jetzt, ach, wir beenden das jetzt oder so. Sag mal, gibt es eigentlich da auch so Raritäten, so vielleicht so quasi schon antike Stücke, dass man so aus dem, im 16., 18. Jahrhundert sowas auch schon hergestellt hat? Bestimmt, ne? Und Nee, das nicht. Das wäre auch noch was Tolles für eure Sammlung. Ja, das wäre schon krass. Ich könnte schwören, dass es sowas gab. Mit Sicherheit. Und die werden vielleicht auch dann eher noch skurriler aussehen, als die man heute. Ja, dann vielleicht mit so, ich habe das mal gehört, so aus, nicht Wolle jetzt, aber so aus irgendwie so einem Fell oder so gab es sowas. Vielleicht. Ja. Ja. Also dein oder eure sind alle aus Gummi oder aus ja, Plastik. Genau, so. Genau. Also ein Porzellanpenis hattet ihr auch noch nicht. Nee. Ich habe mal gesehen vor langer Zeit bei Lilo Wanders in der Sendung, da war jemand, das sah ganz toll aus, der modulierte die aus Marmor. Ja. Das fand ich auch sehr schick. Ja. Also es gibt wirklich schon schicke Teile, so. Es ist ja auch eigentlich mehr so ein Spaß, ne? Ja. Fürs Bett halt und für einen selber als Hobby. Also wir haben ja auch so Scherzartikel mit Gesichtern drauf oder ja. Die auch also. So leuchten halt, wenn man drauf tritt. Also ja. Das ist wirklich was, also auch zum Lachen so, ne? Zwei junge Frauen, Maike und Christine, die insgesamt zusammen schon über 4000 D-Mark ausgegeben haben für Dildos. Ja. Und das ist ihr Schönstes, die Dildos überall aufzustellen. Es hat mich gefreut, dass ihr durchgekommen seid, dass wir haben reden. Halt, wo ich euch beiden Frauen dran habe. Was sagt ihr zu Wolfgang? Ja, was kann man zu Wolfgang sagen? Vielleicht, dass er mit seiner Frau zu einer Eheberatung geht, vielleicht, dass man da irgendwie was macht, keine Ahnung. Also Tipp von dir oder von euch? Ja, mit dem anderen Mann, das weiß ich nicht. Also da kann man nichts so sagen. Ja. Soll er da hingehen, soll er es nicht, das weiß man nicht. Ne? Also auch eine schwierige Fragestellung. Ja, schwierig. Okay. Ihr beiden macht's gut. Ganz kurz, er sollte nach den Gefühlen gehen, aber man sagt ja, man soll immer nach den Gefühlen gehen, aber ob das dann richtig ist gegenüber der Frau, weiß man nicht. Das ist genau das Problem in diesem Fall. Ja. Na gut, das war eure Einschätzung. Okay. Schön, dass ihr angerufen habt. Ja, alles klar, bleibst du wie du bist, Domian. Jo, tschüss. Tschüss. Robert, 46 Jahre alt, guten Morgen. Nicht 26, 46, da muss ich noch was zutun. Ja, ich meine, ich hätte 46 gesagt. Ach so, Entschuldigung. Ja, ich habe den Ton nicht an, darum habe ich das wohl nicht richtig mitgekriegt. Also Robert, 46 Jahre alt. Okay. Thema. Ja, und zwar hatte ich wohl rein zufällig hier dieses Gespräch mit dem Wolfgang mitbekommen. Ja, ich bin gespannt auf deine Einschätzung. Ja, und zwar bin ich in einer ähnlichen Situation, habe das allerdings, wie ich meine, recht gut geregelt. Mhm. Das heißt, also, er sollte nur versuchen, dass er nicht mit einem homosexuellen Mann eine Verbindung eingeht. Das wird problematisch. Mhm. So was Ähnliches hatte ich auch. Die Leute klammern oft. Ja. Vor allen Dingen dann, wenn man so seine Gefühle irgendwie laufen lässt. Und das ist ja eigentlich entscheidend, weil er ja Gefühle haben will und vor allen Dingen schöne. Mhm. Das heißt also, er muss sich natürlich dann in dem Augenblick, wo er mit seinem Freund zusammen ist, richtig fallen lassen können. Mhm. Aber danach muss er schon, wenn er aus der Tür rausgeht, die Dinge trennen können. Das heißt also, dann muss er zu seiner Frau gehen und das läuft genauso weiter. Ja, gut. So hatte ich fast schon den Eindruck, dass er das könnte. Und der Freund ist ja auch in einer Partnerschaft. Das ist super. Ja, das Problem ist aber nur, es ist ein Betrug. Ne? Er macht etwas, was seine Frau nicht weiß und was seine Frau sehr verletzen würde. Ja gut, aber ich meine, es ist ja nun so, dass er das nicht unbedingt erzählen muss, denn auf der anderen Seite gibt es viele Gefühle, die man irgendwie still in seiner Pofe träumt. Ich meine, irgendwie sollte er versuchen, wenn er da nicht verkümmert, letztendlich, dass er diese Beziehung mit diesem anderen Mann, mit dem anderen Freund ganz einfach aufrecht erhält. Also als reine sexuelle Beziehung quasi? Richtig. Und dass er seine Ehe und seine Liebe zu seiner Frau weiterhegt und genau. Schlägt? Genau, und das geht, das kann man trennen. Zumindest gelingt es mir, sagen wir mal so. Auch mit einem Mann oder mit einer Frau? Mit einem Mann. Mit einem anderen Mann, der auch verheiratet ist. Und wir haben natürlich mit unseren Frauen so Probleme. Wie gesagt, nichts ist schlimmer, als wenn man um Sex bettelt, ja, und die Sexualität mit einem Mann, das ist eine ganz andere, eine andere Sache, die, ja. Also der andere Mann ist auch eigentlich heterosexuell oder etwas bisexuell. Naja, das ist wahrscheinlich Voraussetzung. Nicht? Natürlich, ja, natürlich. Und ja, und auch in eine auch in einer Ehe. Ja, ja. Und wie lange lasst ihr das schon laufen? Das läuft jetzt schon seit 3 Jahren. Mhm. Und ich hatte mal ganz kurzfristig mal so eine Beziehung, da habe ich mich mal reinfallen lassen mit einem homosexuellen Mann, das gab Probleme. Der rief dann immer wieder an und das habe ich dann fallen lassen müssen. Aber jetzt, hör mal, das ist super. Aber hast du nicht dennoch ein schlechtes Gewissen? Nein, habe ich nicht. Aber wo ist der Unterschied, wenn du jetzt zu einem Mann gehst und mit dem Sex hast, oder wenn du zu einer Frau gehst und nur mit der ein klares sexuelles Verhältnis hast? Jacke wie Hose. Ja, ich meine, auf der anderen Seite ist das Leben nach meiner Meinung nicht schwarz weiß. Das heißt also, die sexuellen Gefühle, die man bei einem Mann erlebt, die sind sehr viel direkter, sehr viel klarer und auch wie soll man das so sagen, auf die Erfüllung des Gefühls hingerichtet. Und bei einer Frau ist es so mehr so dieses seelisch sich aufgehoben fühlen. Klar. Das ist anders. Wobei, natürlich, man auch berücksichtigen muss, du bist ja noch ein relativ junger Mann. Der Wolfgang war schon 62 Jahre alt und hat 15 Jahre. Ist viel zu groß? Naja, doch. Einiges ist schon fast 20 Jahre, knapp 20 Jahre. Na gut. Und er hat 15 Jahre hinter sich, wo er keine gute Sexualität erlebt hat. Ja, das ist aber schade für ihn. Ja, ja, natürlich. Also ich würde so bei jüngeren Leuten würde ich immer sagen, da stimmt aber dann in der Ehe auch was nicht. Das ist wohl wahr, denke ich mal. Ja. Das ist richtig. Nur auf der anderen Seite ist es wirklich so, dass die sexuellen Erwartungen und die Gefühle von Männern und Frauen sind leider Gottes getrennt. Die sind unterschiedlich. Und bei einem Mann, so wie das in meinem Fall ist, das heißt also, ich will ganz einfach einen Orgasmus haben. Und das muss super geil sein. Mhm. Und danach, wie gesagt, streicheln wir uns auch und küssen uns auch, das ist richtig. Aber wenn ich aus dem Haus rausgehe, weiß ich genau genommen, jetzt ist vorbei. Und da freue ich mich quasi auf das nächste Mal. Ja. Aber danach ist dann irgendwie ein gewisser Schlussstrich, dass man genau weiß, es ruft niemand an und sagt, wie geht's dir oder dies oder jenes. Und das ist also wirklich super. Gut, ich hatte ja auch dazu aufgerufen, dass ihr die Meinung zu Wolfgang sagt. Hast du jetzt gesagt, vielleicht kann er ein bisschen was damit anfangen. Ja, gut. Ich meine, er sollte es auf jeden Fall versuchen. Das ist deine Meinung? Und was er nicht machen sollte, er sollte nicht mit seiner Frau reden. Das versteht ihn nicht. Das kann er also wirklich vergessen. Ja. Die Meinung von Robert. Ich danke herzlich für deinen Anruf und alles Gute dir persönlich. Ciao. Tschüss. Marion, 22 Jahre alt. Guten Morgen. Hallo Marion. Hi. Auch zu dem Thema Wolfgang? Auch noch dazu. Ja, bin ich gespannt. Du bist eine ganz junge Frau und hast vielleicht dann noch eine andere Sichtweise. Was denkst du? Ja, da ich selber mit diesem Problem ein bisschen was zu tun habe, dass ich auch gerne schöne Gefühle erleben möchte und es bis jetzt ja weniger geschafft habe, kann ich ihn da sehr gut verstehen und würde ihn auch da unterstützen, dass er zu seinem Freund geht. Obwohl vielleicht, man sagt mal, er betrügt die Frau, aber ich sag mal, er liebt die Frau ja. Und es geht ihm um den Sex. Und ich persönlich kann auch Sex und Liebe trennen. Das heißt, würdest du das auch machen, sowas? Wenn du in einer ähnlichen Situation wärst? Sagen wir es mal so. Nee, also, nee. Du nicht. Wie würdest du denn als... Also du würdest es persönlich nicht machen? Nee. Ich könnte es nicht. Ja. Weil ich zu ehrlich bin. Also, ich glaube, mein Partner würde es gut, er hat zwar mit mir schon mal über das Thema gesprochen, weil wir ja auch noch jung sind, wie das ist, wenn ich auch Sex mit einer Frau hätte. Er hätte persönlich auch nichts dagegen, aber ich glaube, ich würde danach süchtig werden und könnte nicht mal aufhören. Aber nehmen wir mal den Fall, dein Freund, nehmen wir genau den Fall mal, dein Freund hätte so eine Affäre mit einem anderen Mann. Nehmen wir mal dann vorausgesetzt, du weißt das. Wie würdest du das bewerten? Gut, ich weiß nicht. Also ich sag mal, ich bin offen. Ich hätte damit keine Probleme, aber ich würde sagen, ich hätte ein Problem damit, wenn wir danach wieder miteinander schlafen würden. Weil jetzt nicht, dass ich Angst hätte, um Gottes Willen, dass ich mich da um irgendwas anstecke oder so. Nee, das nicht. Aber ich sag, das wäre für mich irgendwo, schwierig. Ja. Schwierig. Ja. Wirklich schwierig. Aber dein Rat an Wolfgang ist, mach es. Ja. Mach es und... Du musst dir nicht ein so großes schlechtes Gewissen machen, weil du deine Frau ja weiter liebst und das sollte die Ehe nicht weiter tangieren. Ist deine Auffassung. Eben, weil ich sag mal so, die Frau, die hat ja auch kein schlechtes Gewissen dabei, wenn sie immer wieder sagt, ja, das ist zu spät, ja so und so. Ich sag, das sollte sie ihm vielleicht auch ein bisschen entgegenkommen. Weil ich glaube, es liegt auch viel daran, so, wenn Frauen älter sind, sagen sie dann auch immer, ja, mein Gott, nee, mein Mann, der ist 62, warum hat er denn noch so einen Drang zum Sex? Wenn er diesen Drang hat, dann soll er seine Frau entweder soll er mit ihr drüber reden, dass sie einen Mittelweg finden, oder ja, er muss es hintenrum machen, damit er seine Frau auch weiterhin nicht belästigt. Gut, Marion. Wolltest du dich nur zu dem Thema äußern oder hast du noch ein anderes Thema auch? Ich selbst habe auch noch ein Thema, deswegen sagte ich ja auch, dass ich ähnlich empfinde. Und zwar habe ich seit 6 Jahren das Problem, dass ich im Intimbereich sehr starke Schmerzen habe, während des Sex, danach und auch während ich zum Beispiel auf Toilette gehe, während ich uriniere. Seit 6 Jahren? Seit 6 Jahren, seitdem ich 16 bin. Und das Problem ist einfach, ich war schon bei mehreren Frauenärzten, Hautärzten gewesen. Die haben mich alle untersucht, auch auf die schlimmsten Geschlechtskrankheiten, die es gibt. Nur es konnte bis jetzt noch keiner da eine Möglichkeit, Lösung finden. Es ist immer nur so, wenn du mit deinem Freund geschlafen hast. Mein Mann ist es jetzt. Dein Mann, wenn du mit ihm geschlafen hast. Ja, also ich hatte 4 sexuelle Partner gehabt und es war bei jedem dasselbe Problem gewesen. Ja, das meinte ich jetzt. Also immer, wenn es einen sexuellen Kontakt gab. Das heißt, dass du überhaupt gar keinen Spaß am Sex hast. So ungefähr ist das. Genau das. Befriedigst du dich selbst auch? Ja, und da ist es auch die einzigste Möglichkeit, wie ich zum Orgasmus komme. Und da hast du keine Schmerzen? Nee, weil ich sag mal, ich befriedige mich so, dass ich kann ehrlicher drüber reden, eine Frau, die mehr auf das auf die klitorale Stimulation reagiert. Also ich sag, wenn auch das Problem ist, wenn ich jetzt einen Vibrator benutzen würde, würde er mir einführen, hätte ich zu große Schmerzen und könnte es einfach nicht. Und dementsprechend mache ich so, dass ich genau weiß, so und so komme ich zum Orgasmus. Ah, also das wäre sogar bei dir selbst so, wenn du den... Ja, habe ich schon probiert und weil ich wissen wollte, wo dran liegt es. Das ist aber sehr sonderbar. Das heißt, es liegt kein organischer, nichts Organisches vor. Organisch innerlich nicht, aber ich habe mir äußerlich, ich habe ja irgendwann mal gedacht, jetzt guckst du dir das mal an, was überhaupt los ist, weil erst hatte ich meinen Ex-Freunden die Schuld gegeben, habe ich gerade gesagt, so blöd dazu, was ich heutzutage natürlich wieder zurücknehmen muss, und da habe ich mir einen Handspiegel genommen, habe mir das Ganze angeschaut und habe halt gesehen, dass genau zwischen Scheideneingang und Klitoris wie kleine Wunden, offene Wunden sind, die bei der kleinsten Berührung wehtun. Ja, aber das muss doch der Frauenarzt gesehen haben. Ja, natürlich. Und er hat mich gefragt, ob ich Sadomaso mache. Worauf ich ihm geantwortet habe, wenn ich das tun würde, wüsste ich, wovon es kommt. Woher kommen die Wunden? Ja, gute Frage. Ich weiß es nicht. Ich weiß es wirklich nicht. Aber dann würde ich an der Stelle aber wirklich so lange einen Gynäkologen suchen, bis ich da eine vernünftige Auskunft gefunden habe. Ja, die vernünftige Auskunft hätte ich jetzt vielleicht vor einem halben Jahr in Köln in der Universitätsfrauenklinik bekommen. Die wollten mir dort Haut entnehmen, wobei ich sagen muss, dass ich da sehr empfindlich war und gesagt habe, ich kann das nicht. Also dort unten Haut entnehmen lassen, nur mit einer Spritze betäubt, da hatte ich sehr große Angst gehabt. Das hast du also abgebrochen? Das habe ich abgebrochen, bin ich ehrlich, ja. Wie schade. Schade, weil das wäre ja doch sinnvoll, wenn man dem auf die Spur käme. Das heißt ja, wie habt ihr denn jetzt eure Sexualität arrangiert? Ich muss sagen, mein Mann ist sehr verständnisvoll, der weiß das auch. Und ich sage, da ich wirklich gerne Sex mache, das ist ja noch der Witz auf der einen Seite dabei, weil ich tue es wirklich gerne, er macht das nicht auf der anderen Seite. Nur ich meine, ihr könnt ja wirklich genug Spaß haben, auch auf der Ebene, so wie du es gerne hast. Ne? Natürlich, aber ich sage, ich mag es ja auch, wenn ich ihn in mir fühle. Ich habe da ja auch Spaß dran, weil ich sage, das ist komisch, man kann sich irgendwo auch an die Schmerzen gewöhnen irgendwie. Ja, aber dennoch würde ich sagen, also unsere Sendung ist gleich zu Ende, deswegen muss ich Schluss machen. Versuche doch auf jeden Fall, das zu diagnostizieren. Das wäre doch wahrscheinlich auch ein ganz tolles Erlebnis für dich, wenn du dann mal keine Schmerzen endlich mehr hättest. Genau das. Und ich habe ja gehofft, auf dem Wege vielleicht einige Leute ansprechen zu können, die eventuell es selber hatten und da eine Lösung gefunden haben, beziehungsweise kuriert wurden. Du hast es jetzt erklärt. Also wenn es jemand sowas hat, der möge uns bitte schreiben, sich an uns wenden. Wir müssen Schluss machen. Alles Gute, Mario. Ja, klar. Tschüss. In der Technik Michael Jansen. Und morgen haben wir ein Thema und das Thema morgen heißt, das kann ich nie wieder gut machen. Also geht mal in euch, gibt es so etwas in eurem Leben, wo ihr sagt, das kann ich nie wieder gut machen. Morgen 1 Uhr Radio 1 live und wieder Fernsehen. Bis dahin, ciao.